stilles Grüß dort am Hang. Von Gommagoi bis nach Trafoi, die Kurven sind viel, viel. Dann Weißer Knot und Franzens Höh, und schon ist man am Ziel. Am schönsten ist halt immer noch das Skifahren auf dem Stilser Joch in 3000 Meter Höhe. Immer noch das Skifahren auf dem Stilser Joch in 3000 Meter Höhe.